Handelsgut. Hallo zusammen. Ja. Das Versuchslabor meldet sich heute mal aus dem Irish Pub in München. Und zwar aus dem Kennedys. Das ist am Sendlinger Tor. So ziemlich genau unter dem Kino im Sendlinger Tor. Ja. Und wir werden heute hier ein bisschen Musik machen. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit und ich versuche mal, ob ich das hier schaffe mit meinem alten Handtelefon und der Auphonic-App, euch ein bisschen mitzunehmen, dass ihr ein bisschen die Atmosphäre hört. Bin ich gespannt, ob das klappt. Das hören wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Ja, hier ist natürlich wieder richtig was los. Heute spielt nämlich Irland gegen Bosnien-Herzegowina im Europapokal, nee, nicht Quatsch, nicht Pokal, Europameisterschaftsqualifikation oder irgend sowas. Naja, wieder mal bewiesen, ich habe keine Ahnung von Fußball an der Stelle. Ja. Das heißt für uns, abwarten, bis das Spiel vorbei ist und wir werden dann wohl etwas später anfangen heute. Aber okay, macht ja nichts. Wollen wir mal hoffen, dass die Iren vielleicht gewinnen. Ich glaube, das wird der Stimmung hier keinen Abbruch tun letztendlich. Und dementsprechend würde ich mal meinen, könnte ein großer Spaß werden heute. Sehen wir mal. Naja. Bis es aber soweit ist, dass wir hier anfangen mit der Musik, tja, was mache ich da? Ich höre mir Podcast an. Ja, ist ja klar mittlerweile, oder? Ich meine, früher habe ich die Pausenzeit immer damit verbracht, irgendwie Bier zu vernichten. Mittlerweile setze ich mich irgendwo, wenn ich finde, in eine ruhige Ecke und lausche den Jungs und Mädels, die alle so tapfer Dinge ins Internet sprechen. Ja, wunderbar. Jetzt war ich am Nachmittag noch kurz in der Pott-WG auf dem Raucherbalkon. Ich habe mich da ein bisschen rumgetrieben, weil ich Zeit habe, weil Frau und Kinder ja unterwegs sind heute Abend. Und da habe ich den Robert getroffen und der hat mir einen Tipp gegeben. Das nennt sich, oh, jetzt bin ich gespannt, ob ich das richtig aussprechen kann. Das nennt sich Sprechquestel. Also, ich denke mal, man wird mich steinigen dafür in Österreich, aber besser kann ich es nicht. Und das ist ein Personal Podcast aus Österreich. Also ihr habt jetzt ein, zwei Folgen gehört. Macht mir schon auch Spaß. Ich meine, ich bin ja Josef Hader-Fan. Also ich mag die Filme, ich mag seine Solo-Programme. Und das heißt, für mich ist es jetzt nicht so schwer zu verstehen, was da gesagt wird. Aber der Mensch, der das macht, wo ich jetzt zugeben muss, dass ich den Namen noch nicht weiß, der macht es sehr, sehr schön. Also er versucht Hochdeutsch zu sprechen, dass auch jeder was versteht. Ja, das scheint auch ganz netter zu sein. Also das werde ich auf jeden Fall mal weiter verfolgen und bei Gelegenheit dann mich zu dem Thema nochmal melden, denke ich. Ja. Ansonsten bin ich natürlich jetzt ganz glücklich, dass ich morgen dann frei habe. Und ich kann ausschlafen, weil die Kleinste ist bei einer Freundin untergebracht. Das heißt, ich werde nicht morgen gegen 6 oder 6:30 aus dem Bett gerissen von meiner lieben Lotte, sondern die macht das dann bei anderen Leuten morgen. Und ich habe wieder nur die Mittlere daheim. Die hat eine Freundin dabei, die wollen auch die Filme schauen heute Abend. Und die können sich halt auch beschäftigen dann in der Früh, da muss ich mich nicht kümmern. Ja. Das könnte ganz entspannt werden. Ja, also, ich bin jetzt mal wirklich gespannt hier, ob das klappt so mit der Auphonic-App im Irish Pub. Aber na gut, ich bin ja im Versuchslabor, ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Ja, ich denke, das war noch nicht alles von heute und klappt, dann melde ich mich später nochmal, entweder hier aus dem Irish Pub oder dann von daheim und dann kann ich noch ein bisschen erzählen, wie es denn dann so gelaufen ist und vor allem müsste ich euch ja vielleicht verraten, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich weiß ja nicht, ob ich Leute habe, die sich für Fußball interessieren in der Hörerschaft. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Dann würde ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Kann man ja alles nachschlagen im Internet, ist ja jetzt kein Problem, das irgendwo dann rauszufinden. Ja. In diesem Sinne, vielleicht bis später. Ciao.